Zweitens, die Hypothese der flüssigen Grundschrift. Mit Recht findet die Ur-Markus-Hypothese beim heutigen Stande der synoptischen Forscher nur mehr wenig Beachtung. Einer größeren Vorliebe erfreut sich zurzeit die Hypothese einer flüssigen, das heißt im Werden begriffenen synoptischen Stamm- und Grundschrift G. Diese Grundschrift, so lautet die wichtigste Voraussetzung, muss im Laufe der Jahre mehrere Male ihr Aussehen verändert haben, was dadurch geschah, dass sie öfter bearbeitet wurde. Gemäß der jeweils erreichten Entwicklungs- oder Bearbeitungsstufe werden die verschiedenen Gestaltungen der Grundschrift gekennzeichnet mit G1, G2, G3. Schon bei der ersten Erwähnung der synoptischen Grundschrift im Einleitungskapitel haben wir als das Besondere und Neuartige bei dieser These hervorgehoben, dass nicht etwa nur Matthäus und Lukas, sondern auch der Verfasser des Markus-Evangeliums diese Stammschrift als Unterlage verwertet haben sollen. Man denkt sich das so: Markus hat G1, Matthäus hat G2 und Lukas hat G3 bei Ausarbeitung seines Evangeliums benutzt. Ist somit die Grundschrift keineswegs identisch mit dem fertigen Markus-Evangelium, so dürfte man doch mit Berechtigung sagen, dass Markus in seinem Grundriss den Aufbau von G am getreuesten widerspiegelt. Wir sehen, G entpuppt sich letzten Endes beinahe wieder als ein Ur-Markus, dessen Starre sich allerdings alsbald wieder in flüssige Bewegung verwandelte. Wir stellen die Grundschrifthypothese nunmehr in die kritische Beleuchtung. Bereitwillig kann zugegeben werden, dass diese Hypothese einige Rätsel der Synopsis hinsichtlich des Benutzungsverfahrens besser zu erklären vermag als die starre Ur-Markus-Hypothese. Aber es wird nicht vieler Worte bedürfen, um den Leser einsehen zu lassen, dass auch dies Schiff ein fundamentales Leck besitzt. Da ja G zwar nicht mit dem fertigen Markus-Evangelium, wohl aber, wie wir hörten, fast mit dem sogenannten Ur-Markus identisch ist, so kommt die Mitteilung nicht unerwartet, dass sich G das Leck an derselben Klippe zuziehen müsste wie jener Ur-Markus. Die Klippe, an der beide Hypothesen zugrunde gehen, ist das mutmaßliche Dasein des Bearbeiters. Und nicht nur einen, sondern drei Bearbeiter von G müssen wir diesmal mit in Kauf nehmen, nämlich G1, G2 und G3. Auf diese Bearbeiter konzentriert sich bei den folgenden Untersuchungen vorzüglich unsere Aufmerksamkeit. Zu dieser ersten Reihe von Bearbeitern kommt nun selbstverständlich die zweite Reihe. Und zwar setzt sich diese zusammen aus den drei synoptischen Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas. Denn Markus soll ja G1, Matthäus soll G2 und Lukas soll G3 als Quelle bereits vorgefunden und weiterverarbeitet haben zu den kanonischen Evangelien. Der Leser braucht sich durch die Vielzahl der Bearbeiter durchaus nicht irritieren zu lassen. Es kommt nämlich im Grunde genommen bei unserer Kritik der Grundschrifthypothese gar nicht so sehr auf diesen oder jenen einzelnen Bearbeiter an, sondern auf das Phänomen des urchristlichen Bearbeiters an sich. Oder genauer, auf die Geisteshaltung, die ein Urchrist in seiner Eigenschaft als angeblicher Bearbeiter anerkannter Gemeindeschriften kundtut, haben wir zu achten. Damit ergibt sich, dass unsere Kritik der Grundschrifthypothese dieselbe Bahn einschlagen muss wie vorher in der Begutachtung der speziellen Ur-Markus-These. Wiederum muss Bearbeiterpsychologie betrieben werden. Es genügt aber vollkommen, dass solche Arbeit bereits einmal eben bei der Ur-Markus-Frage getan wurde. Wenn einmal die Unmöglichkeit des Daseins und Wirkens urchristlicher Bearbeiter, Bearbeitung im Sinne willkürlicher Modifizierung sanktionierter Evangelienschriften verstanden, klar bewiesen wurde, dann erstreckt sich dieser psychologische Unmöglichkeitsbeweis von selbst auf alle angeblichen Fälle, die von den verschiedenen Hypothesen gefordert werden. Die Frage, Ob als eine der Hauptquellen der Synoptiker eine im Wachstum begriffene Grundschrift angesehen werden könnte, wird durch vorstehende Ausführungen verneint. Der Grund der Verneinung liegt im Wesen der Grundschrift beschlossen. Sie soll eine flüssige, das heißt eine von mehreren Bearbeitern willkürlich veränderte Gemeindeschrift gewesen sein. Dies Moment der Bearbeitung bestimmt das Urteil über das Existieren einer derartigen synoptischen Stammschrift von vornherein als ein negatives. Wollte man G das Werden und sich Entwickeln absprechen, um die Überarbeiter wieder loszuwerden, so würde G zum Urmarkus erstarren. Da jedoch auch die Urmarkus-Hypothese mindestens den Bearbeiter fordert, der die Urform zum fertigen Markus-Evangelium umgestaltete, den Herrn Verschönerungsrat, so wäre durch eine Erstarrung der flüssigen Grundschrift im positiven Sinne nicht das Mindeste gewonnen. Die Grundschrift-Hypothese bricht unweigerlich zusammen. Um jedoch dem Leser keinen beachtenswerten Einwand vorzuenthalten, wollen wir noch Folgendes zur Sache der Benutzer- und Bearbeitungspsychologie mitteilen. Ohne die Annahme von Benutzern und Bearbeitern, die anerkannte Gemeindeschriften willkürlich verändert haben, kann die kritische Theologie überhaupt nicht operieren, wenn sie das synoptische Problem lösen will. Die Mehrzahl der Forscher hat sich mit der anstößigen, harten Tatsache des willkürlichen Behandelns der Evangelienschriften abgefunden. Es gibt aber immer noch Kritiker, denen die zutage getretene souveräne Quellenbenutzung der Evangelisten und sonstigen Bearbeiter schwere Bedenken verursacht. Sie finden bei urchristlichen Schriftstellern ein solch unbekümmertes Umspringen mit anerkannten Taten und Worten Jesu eigentlich nicht in Ordnung. Ein Zeichen, dass diese Forscher etwas gründlicher nachgedacht haben als ihre Kollegen. Ihnen ist die uns bekannte psychologische Dissonanz also wirklich zum Bewusstsein gekommen. Sie haben versucht, die Dissonanz aufzuheben, wegzuerklären. Einige Versuche dieser Art sollen hier nun besprochen werden. Der englische Forscher Cadbury hat darüber nachgesonnen, wie man sich wohl die Quellenbenutzung bei den Evangelisten oder Bearbeitern vorzustellen habe. Der Zweck seines Nachdenkens war, ein Benutzerverfahren zu entdecken, das sich mit der urchristlichen Grundeinstellung der Pietät gegenüber schriftlich fixierten und sanktionierten Evangelien friedlich vereinigen lässt. Er geht aus von dem Verfahren der antiken Profanhistoriker und bemerkt: Selbst der hellenistische Autor darf bei seiner Quellenbenutzung nicht nach dem Bilde eines modernen Gelehrten vorgestellt werden, der mit Exzerpten, Randnotizen und kritischen Einzelerwägungen arbeitet. Vielmehr, er hat eine Quellenschrift gelesen, hat deren Inhalt im Gedächtnis behalten und verarbeitet ihn dann frei, und zwar diktierend. All das ergibt größte Freiheit der Quellenbenutzung.